Seelen und über Land und Erd. Und vor dir erscheinen das Leben, die alte Rüben her. Gelassenen Geld im Fallen, vom Himmel des Boden wächst. Sie schlagen die leere Krallen, dem Gegner, den ich denke, selbst. Wir sind die Schwarzen und Arten für uns, die Schukas, die Schukas, die Schukas. Wir wollen bereiten, der Einsatz zu tun, die Schukas, die Schukas, die Schukas. Wir stürzen von Himmel und Staaten zu, wir bürgen die Hölle und geben die Trost. Es kämpft in der Feind am Boden sich, bis England, bis England, bis England für sich. Die Schukas, die Schukas, die Schukas. Thank you.